Willkommen zurück. Na, fühlt ihr euch schon entlastet? Vom Entlastungspaket? Okay, das dauert natürlich noch ein wenig, bis das durch alle Etappen durch ist, aber dann, ja, dann fängt die Entlastung an. Ganze 17 Cent weniger wird der Sprit dann kosten. Also, wenn die Mineralölkonzerne die wegfallende Steuer durch sinkende Preise an die Kunden weitergeben. Hat ja bei der Gastronomie-Mehrwertsteuersenkung ganz tippitoppi geklappt. Also, dass die Unternehmen dank ihres Lobby-Einflusses an eine wegfallende Mehrwertsteuer kamen und diese jetzt in die eigene Tasche stecken. Und teils die Preise sogar noch etwas gesteigert haben, weil die Inflation macht ja vor Rohstoffen nicht halt. Aber bei den Mineralölkonzernen wird es ganz bestimmt ganz anders. Die werden die sinkenden Steuern bzw. die wegfallende Steuer nämlich tatsächlich zumindest teilweise weitergeben. Und dann im nächsten Moment die Preise einfach deswegen wieder anheben, weil die langsamen Öltanker, die jetzt wochenlang in der Straße von Hormuz lagen, ja alle noch nicht da sind. Und nun leider die Raffinerien, die den Sprit herstellen, nur auf halber Ressource laufen, aber bei vollem Lohn. Weil die fleißigen Raffineriemitarbeiter sind ja teilweise nicht in Lifestyle-Teilzeit. Zu schade eigentlich. Also haben wir ein niedriges Angebot bei sehr hohen Herstellungskosten. Das wird teuer an der Zapfsäule. Also trotz der wegfallenden Steuer. Das heißt aber auch, dass die Benzinpreise weiterhin ein Kostenfaktor sind, der alles, was geliefert wird, nach oben treibt. Heißt auch, die nicht tankenden Bürger sind eben auch betroffen. Aber natürlich hat man sich beim Krisengipfel auch da etwas ganz Tolles einfallen lassen. Beziehungsweise irgendwas blieb nach einer stundenlangen Sitzung vermutlich einfach auf der Liste, wenn man noch irgendwas brauchte. Und so ist es geworden. Eine Corona-Prämie. Also, so hätte das geheißen, wenn wir wieder eine Corona-Pandemie gehabt hätten. Also braucht es dann doch einen griffigeren Namen. Nennen wir es, hat dein Arbeitgeber dich lieb, Preisgeld. Das funktioniert so. Jeder Arbeitgeber darf seinen Angestellten eine steuerfreie Prämie von bis zu 1000 Euro auszahlen, damit die Belegschaft beim nächsten Wocheneinkauf einfach mehr Geld in der Tasche hat und mit den gestiegenen Preisen klarkommt. Ich würde mal annehmen, Mitarbeiter in Mineralölkonzernen bekommen diese Prämie sicher. Aber wie sieht das eigentlich beim klammen öffentlichen Dienst aus? Also wird man dort der Belegschaft den Tausi gönnen? Und wie sieht es in den Pflegeeinrichtungen aus, die knapp bei Kasse sind und deren Mitarbeiter teils tatsächlich mit dem Auto in den frühen Morgenstunden zum Schichtdienst erscheinen müssen? Klar, an die Selbstständigen hat natürlich überhaupt niemand gedacht. Okay, die FDP ist auch weg. Zahnärzte und Architekten werden jetzt aber eigentlich von der CDU vertreten. Ich meine, die kleinen Selbstständigen, die haben noch gar keine neue Heimat gefunden politisch. Und die Familienunternehmer, die haben auch eine Alternative zur FDP gefunden. Und was ist jetzt eigentlich mit den arbeitssuchenden ALG-1-Empfängern? Die sind doch quasi Angestellte der Agentur für Arbeit. Geht da ein Tausi? Und vor allem, wo kommt denn nun diese Idee überhaupt her, dass Unternehmen, die ja selbst von den steigenden Sprit- und Rohstoffpreisen belastet sind, also auch höhere Ausgaben in der eigenen Bilanz haben, nun die eigenen Mitarbeiter mit einem Geschenk versehen sollen? Und geht's der Wirtschaft denn gut? Denn insbesondere, wo es der Wirtschaft doch laut Merz und Co. unter der Ampel gar nicht so gut ging. So richtig miserabel sogar. Und seither hatten wir ein Wirtschaftswachstum von 0,2%. Also nun wirklich nicht eine riesige Verbesserung. Also, nicht ganz so durchdacht. Aber wo lässt sich das denn möglicherweise in Zukunft auch umsetzen, so ein Preisgeld? Wir streichen das Dienstwagenprivileg und Unternehmen erhalten allerdings die Möglichkeit, steuerfrei jährlich einen Satz Allwetterreifen zum Dienstwagen zu verschenken. Wir setzen die Vermögensteuer wieder in Kraft und der Verband der Familienunternehmer erhält die Erlaubnis, eine Familienpackung Taschentücher steuerfrei an Milliardäre zu verschenken. Ach, was sage ich? Auch an Millionäre. Taschentücher für alle. Oder wie wär's? Wir nehmen Klimaschutz ernst und setzen ernsthaft auf Erneuerbare und der Verband der Gaslobby darf jedem Mitglied steuerfrei einen Kasten Mineralwasser spendieren. Und das sogar mit Wahl, also stilles oder mit Gas. Den Möglichkeiten sind hier eigentlich überhaupt keine Grenzen gesetzt. Also, naja, schaut mal in den nächsten Tagen, ob euer Arbeitgeber euch liebt. Und ich verbleibe wie immer. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass solange dieser Podcast weniger Zuhörerschaft und Zuspruch hat als eine AfD-Rede, haben wir in Deutschland ein Problem mit Rechten. In diesem Sinne, auf eine neue Woche in alter Frische. Tschüss.